York VRM, just like that.

Ich kann es mir jetzt nicht leisten, dass ich mit zu gehen. Entschuldigung, das hat echt viel. Die Jungs ist echt, was soll ich sagen? Das ist natürlich die Salami einmal nicht auf das Ding rauf. Log wäre ein Pupillebeat. Deine Brote am Tisch machen, nicht hier, guck mal. Ja, aber ich muss ja für Marmelade schon öffnen. Alles auf den Teller und dann auf den Tisch machen, ja. Und schneiden, weil guck mal, du hast alles jetzt mit Krummer gemacht. Oh, tut mir leid. Ich mach das sauber einen Moment. Da gibt es jetzt Servietten, damit ich das sauber machen kann. Mach das einfach sauber. Weil ich mit der Magnum-Kamera immer fotografieren. Puh, ich dachte, der Film jetzt würde bedeuten, dass er die Aufnahme nicht gestartet. ich holen werde. Da muss ich lernen zu begreifen, dass meine Klasse es nicht gut mit mir meint.

Last time online heißt immer Last time stream, auch wenn anders. Hier ist meine erste Cell-Podcast für heute. Hallo? Mm-hmm. Diese Mitschüler sind solch ein Horror. Nur Zweifler gehört alles, der in den Ranzen reinpasst. Zweifel ich. Ghetto-Vitera. Ghetto-Vitera. Ghetto-Vitera. Morning. Good morning. Habt ihr euch jetzt geeinigt, wer wo sitzt? Wer kriegt den Fensterplatz? Ich sitze hier. Und Kara, wo ist die Kara? Oh, Apfelbrei. Oh, ja. Schön. Und Naturjoghurt gibt's. Thank you. Geschirr geschehen wegen Schule. Ja. Aha. Toll. Okay. Frag dich nur, ne? fertig, also Früchte kann ich fertig.